Der unwiderstehliche Zwang zur Kriegsführung. Giselher Wirsing und Edwin M. Wright, zwei herausragende Wissensvermittler des Weltgeistes, haben mit dem Vorstehenden in der Gesamtschau minutiös belegt, dass vor dem Eintritt der USA in den Zweiten Weltkrieg die Hintergrundmacht, das heißt die Judenheit als solche, einen Krieg in der Gestalt des Betruges gegen die amerikanische Nation geführt und gewonnen, sowie ihren Sieg dazu genutzt hat, den Judenstaat in Palästina zu verwirklichen. Giselher Wirsing bedient sich aber teilweise einer Terminologie, die grundfalsch und irreführend ist. Er spricht vom Willen des Volkes und bezieht sich dabei auf sogenannte Umfrageergebnisse. Er weiß nichts davon, dass das Zusammenzählen von Meinungen nur ein Meinungsbild, aber nicht eine Willensäußerung zeitigen kann. Der Wille eines Volkes kann immer nur als Äußerung eines durch die Verfassung bestimmten völkischen Willensorganes in Erscheinung treten. Im Augenblick einer mittelbar oder unmittelbar durch die Verfassung bestimmten Abstimmung oder Wahl ist die Wählerschaft als Ganze das Willensorgan des Volkes. Als Inhalt des Willens kommt nur das in Betracht, was von den Mandatsbewerbern in ihren Wahlreden eindeutig als Willensentwurf vorgestellt worden ist. Oft wird es an einem vorgreiflichen Willensbild fehlen. Im Falle der Wahlwerbung von Franklin D. Roosevelt für eine zweite Amtszeit kann es aber, wie von Giselher Wirsing dargestellt, keinen Zweifel geben, dass das Wahlvolk der Vereinigten Staaten von Amerika durch Stimmabgabe klar seinen Willen zum Ausdruck gebracht hat, dass sich die Nation aus dem europäischen Krieg heraushält. Dass die Präsidentschaftsbewerber insgeheim das Gegenteil wollten, ist unbeachtlich, denn sie haben diesen mentalen Vorbehalt vor dem Wahlvolk geheim gehalten. Bei Wright und Wirsing ist die Rede von den Kriegen des 20. Jahrhunderts und wie sie von wem gemacht wurden. Die Rede ist auch von den Folgen, die diese Entwicklung für die US-amerikanische Nation hat und dass deren Bürger unter einem Besatzungsregime leben. In der Unterhaltung mit Präsident Nixon sprach Graham von einem Würgegriff und sagte voraus, dass die USA den Bach runtergehen würden, falls es nicht gelänge, diesen zu brechen. Und da wird uns zugemutet, nicht von einem Krieg zu reden, den die Judenheit im Auftrage Jahwes gegen alle anderen Völker führt? Wir sollen die triumphale Ansage von Crémieux, dass bald alle Reichtümer der Welt den Juden gehören werden, als einen Scherz deuten, wo es in der Realität längst dahin gekommen ist? Die Judenheit mutet uns sogar zu, eine öffentliche Verlautbarung ihres höchsten Repräsentanten während des Zweiten Weltkrieges, Chaim Weizmann, damals der Präsident der Jewish Agency, der israelischen Schattenregierung, und spätere erster Präsident Israels, über die Bedeutung eben dieses Krieges zu ignorieren. Dieser hat in einer Rede vor der außerordentlichen Zionistenkonferenz im Biltmore Hotel in New York City am 9.5.1942 erklärt, Zitat: »Wir leugnen es nicht und haben keine Furcht, die Wahrheit zu bekennen, dass dieser Krieg unser Krieg ist und zur Befreiung des Judentums geführt wird. Stärker als alle Fronten zusammen ist unsere Front, die Front des Judentums. Wir geben diesem Krieg nicht nur unsere ganze finanzielle Unterstützung, auf der die gesamte Kriegsproduktion beruht, wir stellen diesem Krieg nicht nur unsere propagandistische Macht zur Verfügung, die die moralische Triebkraft zur Aufrechterhaltung dieses Krieges ist. Die Sicherung des Sieges baut sich hauptsächlich auf der Schwächung der gegnerischen Kräfte, auf der Zerschlagung in ihrem eigenen Land, im Innern ihrer Festung des Widerstandes auf. Tausende in Europa lebende Juden sind der Hauptfaktor bei der Vernichtung unseres Feindes. Dort ist unsere Front eine Tatsache und die wertvollste Hilfe für den Sieg. Zitat Ende. Das war nicht nur so dahingesagt um momentaner Effekte willen. Nicht weniger grundsätzlich äußerte sich Chaim Weizmann in seiner zuerst 1947 publizierten Autobiografie Trial and Error. Diesen Hinweis verdanken wir Ernst Nolte. Weizmann schreibt, Zitat: In dem Kampf gegen das Nazimonster konnte niemand stärker engagiert sein. Niemand konnte fanatischer bestrebt sein, zu der gemeinsamen Sache einen Beitrag zu leisten, als die Juden. Zitat Ende. Fußnote: Ernst Nolte, Dogma oder Wissenschaft, eine Dankrede. In Sezession, Folge 49, August 2012, Seite 10. Ende der Fußnote. Nolte bewertet diese Aussage als Historiker. Zitat: Die Juden erscheinen also hier nicht primär als Opfer Hitlers, sondern als solche und tendenziell im Ganzen als seine schärfsten, ja geradezu entscheidenden Feinde. Zitat Ende. Was Giseher Wirsing, Edwin M. Wright und Viktor Ostrowski als herausgehobene Wissensvermittler des Weltgeistes auf der Ebene der Erscheinungen berichtet haben, was Nixon und Graham in einer Folgenabschätzung thematisiert haben, das hat Chaim Weizmann auf der Ebene der Wesensschau ins Bewusstsein gehoben. Die Weltjudenheit ist die schicksalsbestimmende Kriegsmacht der Gegenwart in der Formbestimmtheit einer fünften Kolonne, deren strategischer Kopf, ohne den sie überhaupt nicht zu denken ist, das Genie eines Schachspielers und eines Billardspielers in sich vereint. Dieser strategische Kopf, der zugleich viele Köpfe ist, ist konkrete Einsheit aus dem Mosaismus, der die Seele der Judenheit nach wie vor ist. In jedem Einzelnen wirkt eine Substanz, aus der heraus sich in allen Lebenslagen die je konkreten Antworten ergeben. Als diese Substanz sind sie in uns vereinigt das Ergebnis unserer natürlichen Herkunft, die Erbsubstanz, und unserer, in Anführungszeichen, zweiten Geburt. Das heißt, unsere Prägung durch Bildung und Erziehung. Die Identitätsfrage ist zugleich ständige Auseinandersetzung, man achte auf den Wortsinn, mit der Umwelt durch unendliche Selbstvergewisserung. Unser Verhältnis zur Umwelt ist unlösbar sowohl erkennender als auch wertender Natur. Beides, was wir erkennen und wie wir etwas bewerten, ist Äußerung eines Inneren. Dieses haben nicht wir gemacht, sondern wir haben es empfangen. Zwar können wir es im Laufe unseres Lebens geringfügig modifizieren, es bleibt aber ein ewiges Lehen. Und es ist nicht unserem Belieben preisgegeben, wie wir es modifizieren. Vielmehr ist das Lehen ein Auftrag, uns nach einer vorgegebenen Orientierung zu entwickeln. Das ist das Allgemeine. Es kommt jetzt darauf an, das Judentum als Besonderung des Allgemeinen zu erkennen. Das identitäre Leben der Judenheit ist im Verhältnis zur Umwelt negativ bestimmt. Sie hat keine Heimat, keinen Staat, keine eigene verfassungsmäßige Gewalt und deshalb auch keine legitimierte politische Macht und kein eigenes Recht. Das Positive dieses Negativen ist der Hass und die Feindschaft der Juden in Bezug auf die ihnen negative Umwelt. Ohne dieses Negative gäbe es keinen Hass, also auch keine jüdische Identität, also auch kein jüdisches Volk. Goethe dichtete in dem Stück »Das Jahrmarktfest von Plundersweilern«, Zitat: Der Jude liebt das Geld und fürchtet die Gefahr. Er weiß mit leichter Mühe und ohne viel zu wagen, durch Handel und durch Zins Geld aus dem Land zu tragen. Du kennst das Volk, das man die Juden nennt, das außer seinem Gott nie einen Herrn erkennt. Doch ist das nicht allein. Sie haben einen Glauben, der sie berechtigt, die Fremden zu berauben. Doch finden sie durch Geld den Schlüssel aller Herzen, und kein Geheimnis ist vor ihnen wohl verwahrt. Mit jedem handeln sie nach einer eigenen Art. Sie wissen jedermann durch Borg und Tausch zu fassen. Der kommt nie los, der sich nur einmal eingelassen. Es ist ein jeglicher in deinem ganzen Land auf ein und andere Art mit Israel verwandt. Und dieses schlaue Volk sieht einen Weg nur offen. Solang die Ordnung steht, solang hat's nichts zu hoffen. Zitat Ende. Fußnote: In der in Graz erscheinenden Zeitschrift Die Aula, Ausgabe Januar 2013, ist folgende Notiz zu finden. Zitat: Durch Zufall wurde kürzlich entdeckt, dass die im Artemis Verlag Zürich erschienene Gesamtausgabe Johann Wolfgang Goethe sämtliche Werke still und heimlich zensiert wurde. Dabei wurde ein für Juden wenig schmeichelhafter Text Goethes kurzerhand entfernt. In welchem Umfang das Werk insgesamt zensiert wurde, ist bis dato unbekannt, da dies sehr schwer überprüfbar ist. In Fachkreisen wird dem Artemis Verlag eine gewisse Nähe zum jüdischen Milieu zugeschrieben. Das lässt sich aber objektiv kaum überprüfen, denn der Einfluss gewisser Kreise in Wirtschaft und Politik ist vielfach verdeckt und wird auch auf Anfrage hin nicht bekannt gemacht. Der entdeckte Abschnitt, der in älteren Goethe-Ausgaben noch enthalten ist, in der Artemis-Gesamtausgabe jedoch fehlt, lautet so. Siehe Zitat eben. Ende der Fußnote. Die beiden letzten Zeilen sprechen die Bestimmtheit der Juden als Staatsfeinde aus. Es ist gesagt, dass die Beendigung der Ordnung für sie der einzige Weg ist, auf dem für sie noch Hoffnung ist. Der Staat ist daseinende Ordnung und als solche die reale Möglichkeit der individuellen Freiheit. Die Judenheit als Feind der Ordnung ist wesenhaft Feind der Freiheit. Als Einstreuung in fremdes Leben, Diaspora, kann sie ihr Wesen nur leben, indem sie es hinter einer Fassade verbirgt. Deshalb wird sich der Jude stets und überall als Kämpfer für die Menschenrechte, für die Demokratie und für Toleranz stilisieren, überall an der Spitze beliebiger Fortschrittsbewegungen stehen. Aber er ist dabei nicht der, der er vorgibt zu sein. Er ist naturgedrungen ein anderer. Er ist uns Feind. Es ist das Wesen des Feindes, dass er Krieg gegen uns führt. Zitat: Und es wurde ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu besiegen. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk, jede Zunge und jede Nation, und anbeten werden es alle Bewohner der Erde. Zitat Ende. Offenbarung 13, 7-8. Dieses Innere der Judenheit ist kein Möbelstück. Man kann es nicht entfernen und gegen ein anderes austauschen. Es ist das Sein der Judenheit schlechthin. Die Zerrissenheit des Juden. Atzmon versucht nicht, den Jew within und seine Dialektik, Entwicklung, zu ergründen. Er wähnt sich, dem Judesein entkommen zu können, einfach dadurch, dass er den Gedanken des inneren Juden überhaupt gefasst hat. Das ist zwar notwendig, aber nur der erste Schritt auf dem Weg, den er zu gehen hat. Seine Entdeckung ermöglicht die Abstandnahme, aber nicht die Entfernung vom Judentum. Er irrt sich, was sich daran zeigt, dass er glaubt, die Wahrheit seiner Existenz im volklosen Individuum, im Weltbürger gefunden zu haben. Der Jude bleibt auch in der Innenansicht das Blatt am Judenstamme. Fällt es ab, welkt es. Bei Heinrich Grätz Geschichte der Juden sind erschütternde Zeugnisse nachzulesen, wie, in Anführungszeichen, Judenflüchtlinge, oft erst in der Stunde ihres Todes, nicht mehr gegen, sondern um ihr Judesein gekämpft haben. Heinrich Heine, Ludwig Börne und Otto Weininger sind Beispiele. Bei Martin Buber findet sich eine Bemerkung, die aufhorchen lässt. Er schreibt, Zitat: Was Israel bis heute am Leben hält, ist noch die Aufgabe selber, die ihm im Blute brennt und nicht zur Ruhe kommt. Nicht aber ihre Erfüllung. Zitat Ende. Moses Hess und Nahum Goldmann äußerten sich ganz ähnlich. Übersehen wir da etwas? Ist im Judentum der Gedanke, als Menschheit den göttlichen Auftrag zu haben, das wahre, reine, höhere Leben nach eigenen Idealen, nach frei gewählten Zwecken, in autonomer sittlicher Freiheit zu formen, vereinbar mit der satanischen Vernichtung der Völker? Die Gottesfrage bekommt einen ganz anderen Sinn. Es mag sein, dass Gott ist, spricht der Mensch, aber so einen Gott will ich nicht. Ist diese Stellungnahme etwa nicht der Ursprung der gottlosen Welt unserer Tage? Diese wäre somit in einem zweifachen Sinn Resultat des jüdischen Geistes. Zum einen ist sie möglich, weil für die Judenheit Mensch und Gott nicht nur unterschieden, sondern auch getrennt sind. Zum anderen ist sie das reale Dasein des Willens, Satan los zu sein. Denn ist Gott Satan, so ist es für die Welt und ihr Inventar besser, ohne diesen Gesellen zu sein, als mit ihm. Die gegen Satan aufbegehrende Menschheit ist würdiger als die ihn mit Gebeten verehrende. Hier zeigt sich die Zerrissenheit des Judentums in Satans Anbeter und Aufständische. Zwischen beiden Lagern steht Jesus von Nazareth als Erscheinung eines in sich höher entwickelten Selbstbewusstseins Gottes, in dem dieser nicht mehr Satan ist, sondern liebende Zuwendung zu seinem Geschöpf. Schon im ersten Buch Mose zeigt sich Gott als in Entwicklung begriffenes Selbstbewusstsein, und keine Macht ist sichtbar, die imstande wäre, diese Bewegung aufzuhalten, denn Gott ist der Allmächtige. Wir sehen eine Entwicklung Gottes in der Zäsur zwischen dem Alten und dem Neuen Bund. Zwischen beiden liegt die gotteigenhändige Vernichtung der Menschheit durch die Sintflut. Diese hat ihren Grund und ihre Rechtfertigung darin, dass die Menschen sich von dem göttlichen Willen abwandten, so dass es Gott gereute, sie geschaffen zu haben. Daraus folgt notwendig der Gedanke, dass die Menschheit wertlos ist und vernichtet gehört, wenn sie nicht in Gottes Willen wandelt. Diese Haltung ist wirksam bis in unsere Tage, etwa in dem Bewusstsein, dass ein Verbrecher zu köpfen oder zu hängen ist. Und im Gefühlsleben der Juden sind die Götzenanbeter Verbrecher. Dieser exterminatorische Hass wirkt aber auch auf der Ebene des Volksgeistes im Verhältnis zu anderen Volksgeistern. Hier als Kriegswaffe in der Gestalt dämonisierender Propaganda, die dem jeweiligen Feind das menschliche Wesen abspricht. Der Jude Ilja Ehrenburg war, als die von dem Juden Trotzki geschaffene Rote Armee gegen das Deutsche Reich anstürmte, der große Meister dieser Ausprägung der Kriegsführung. Seine Hassworte endeten in der Schändung von Millionen deutscher Frauen und Mädchen. Fußnote: Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg war ein Schriftsteller, Journalist und verbrecherischer Volksverhetzer. In Deutschland und der zivilisierten Welt erlangte der Jude vor allem wegen seiner germanophoben Mord- und Vergewaltigungsaufrufe als Propagandist der Roten Armee einen zweifelhaften Ruhm. Ehrenburgs Hasspropaganda war wegbereitend für den insbesondere gegen Ende des Zweiten Weltkrieges eskalierenden Völkermord am deutschen Volk. Ende der Fußnote. Nach der Sintflut schließt Gott mit Noah einen Bund, dass er nie wieder eine Sintflut schicken werde. 1. Mose 9,11. Die Vernichtung soll künftig selektiv erfolgen und vermittelt durch Verantwortung und Schuld sein. Sie wird aber immer noch als Kollektivstrafe erbarmungslos und grausam vollzogen. Jetzt in erster Linie durch das Eigentumsvolk Gottes, aber nicht ausschließlich. Gott selbst legt auch noch Hand an, in Klammern Sodom und Gomorra. Der Zweck der Vernichtung ist nach jüdischem Verständnis die negative Selektion, um reineres Material für die Verwirklichung des göttlichen Plans zur Hand zu haben, nach dem Motto: die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Es wäre die Technik des Goldwaschens. Das Veredelungsmotiv wäre also die Rechtfertigung für das Wüten Satans in Gottes Auftrag. Die Substanz der jüdischen Existenz erscheint plötzlich in einem ganz anderen Licht. Ist es das, was Martin Buber und Nahum Goldmann zum Ausdruck bringen wollten? Bei Paulus finden wir im Römerbrief Hinweise, dass die Juden sich nicht richtig verstehen. Johannes sagt ihnen in der Offenbarung auf den Kopf zu, dass sie keine Juden seien, sondern Lügner. Ähnlich hat sich auch Jesus geäußert. Danach wären die Juden hinter einem endlich erreichten höheren Selbstbewusstsein Gottes zurückgeblieben. Sie haben nicht begriffen, dass Gott die Identität mit seiner Schöpfung erkannt hat und damit das Prinzip der Kollektivhaftung und Strafe unhaltbar geworden ist. Das wäre die Wahrheit des christlichen Erlösungsmotivs, dass Jesus mit dem Kreuz die Sünden der Welt auf sich genommen habe. Dadurch ist jetzt Raum für die göttliche Liebe. Diese ist nichts anderes als die Empfindung der Einsheit Unterschiedener. Der sein Geschöpf liebende Gott fällt Satan in den Arm. Bei Paulus ist diese Entwicklung ausdrücklich ausgesprochen. Siehe Paulus, Römerbrief 9, 25-26.